Unser Rap steigt nach oben wie geschüttelte Cola. Unser Rap ist ein düster Chat, deine neuen Mofa. Das ist Flowrist und Shit, deine Hope lohnt den Weg. Oh, so sick, yo, ich bin ein Flowrist. Für immer, ein Leben lang, bis zum Tod. Rest in Peace, doch noch lebe ich. Denn ich hab noch Rest in Peace, die mich nicht machen. Doch eins ist sicher, ey yo, Mutterficker, Goethe war Dichter. Leider ist das so, hier im schönen Rottenburg gibt es nur zwei gute Crews. Die Flowristen und Kaue, seid schwul, peipt es nicht. Doch hier kommt das Tag-Team, das dich kleine Bitch umtackelt wie beim Wrestling. Jackson, die so Blutfieber, Itchy und Scratchy. Floristen erforschen Feuchtgebiete mit dem Jetski. Ihr Bitches geht gebügt, die wurden vor meinem Stück zerpflückt. Seid mir's Glück, das ist verrückt, weil mein Style das Rap im Schritt. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer. Die drei Vollverdammt faszinierenden Flowfetzenden Floristen back am Beats mit Lines bestücken, um die Hörer zu beglücken. Dick am Dinger drehen die beiden Nachbarn in die Blumen beten. Und mit nem Flow so clean, wogegen sogar neue Schuhe stinken. Die freshste Crew, da gibt's kein Drehen und Wenden. Und wenn du's versuchst, wirst du kläglich verenden. V, Ho und Bo am Mikrofon mit dem Flow. Bring die Scheiße zum Explode mit der derbsten Rap-Show. Oh no! Back MC's time to go, mach deinen auf Affen wie im Flow und klingt wie straight aus dem Flow. Doch jetzt kommen die Boss, ich meine mich und meine Posse. Wie Rap der Wax zerfetzt, wie Schrotgeschosse. Also step back, mach dich vom Acker spacke, denn du klammerst wie ein Tacker. Kein Flow und kein Style, doch markierst den Texten, mach das schärfer als ein Teppich. Gab, dann fick ich dich mit diesem Part. Flow ist ein Shit. Ich ja Mama. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer. Alles klar, Leute, check diesen Shit. H.O.S. zieht am Mic und rappt in den Sliff. Ich bin Backpack-Rapper, der Back schmeckt lecker. Scheißegal zu welcher Tageszeit oder welchem Wetter. Denn Hauptsache dicht, und zwar hauen wir auf die Kacke. Das ist Flow-Risten-Shit, ne ganz große Sache. So groß wie meine Latte, deine Bitch hat sie gesehen. Seitdem hängt sie bei mir rum und will einfach nicht mehr gehen. Yo, dreist die Vibe, so dreist wie du am Mic. Yo, check den Shit von der Crew, die jeder hype. Wenn du uns noch nicht kennst, dann wird's langsam Zeit. Seht Rap als ein Haus und wir reiten ein. Yo, wir scheißen auf euch Gangster-Rap-Boys. Schnappen uns die Rapperchen und hängen sie ans Kreuz. Was sich ja auch die ganze Szene erfreut. Denn so kommt endlich wieder Qualität back ans Mic. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer. Eine Crew, drei MCs, ein Mikrofon. Hier kommt die Schwergewichtsboxer with a license to flow. Gib den Shit seit Tag 1, mein Herz schlägt den Takt. Und weil ihr nichts zu sagen habt, Schwergewichtsboxer.